aus dem blauen See. Die Blätter flimmern und blitzen, der Kelch ist weiß wie Schnee. Da gießt der Mond vom Himmel all seine goldene Schau, gießt alle seine Strahlen. Story.